Es ist 17 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmer, guten Tag. Freizeitaktivitäten für Ungeimpfte in NRW werden stark eingeschränkt. Der FC Bayern will den Gruppensieg gegen Kiew erreichen. Und das Wetter, die Nacht wird kalt bei 0 bis 4 Grad. Millionen ungeimpfte Menschen in NRW werden ab morgen von vielen Freizeitaktivitäten ausgeschlossen. Zum Beispiel dem Restaurantbesuch, Kino oder Schwimmbad. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung des Landes vor. Gesundheitsminister Laumann sagte, das heiße im Grunde, dass Nicht-Geimpfte nur noch in die Geschäfte gehen können, außerhalb der Arbeit. Dort gilt 3G. Ausnahmen gibt es auch beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen. Dort dürfen ebenfalls Ungeimpfte hin, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von den Beschränkungen auch ausgenommen. Unter dem Eindruck des ungebremsten Anstiegs der Corona-Zahlen fordern immer mehr Politiker in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, ohne Impfpflicht sei die Pandemie nicht in den Griff zu bekommen. NRW-Ministerpräsident Wüst meinte, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei ein erster Schritt, auf den ein zweiter folgen könne. Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt gezählt worden. Nach Zahlen des Bundeskriminalamts gab es 5% mehr Gewalttaten unter Paaren oder ehemaligen Partnern als im Jahr davor. Ina Heidemann mit Einzelheiten. Deutschlandweit wurden rund 147.000 Fälle registriert. Die Daten beziehen sich auf Ermittlungen, die 2020 abgeschlossen wurden. Das bedeutet, dass die Tat schon länger zurückliegen kann. Welchen Einfluss die Zeit des Lockdowns auf Gewalt in der Partnerschaft hatte, ist schwer zu sagen. Hier ist der Anstieg im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum zwar relativ gering, allerdings geht die Polizei davon aus, dass Taten während der Kontaktbeschränkungen seltener von Dritten entdeckt wurden. Außerdem ist es für Betroffene tendenziell schwieriger, sich bei der Polizei zu melden, wenn der gewalttätige Partner ständig in der Nähe ist. In der Champions League will der FC Bayern am Abend gegen Dynamo Kiew den Gruppensieg klarmachen. Der Einzug ins Achtelfinale ist schon sicher. Bei den Bayern spricht momentan aber kaum jemand über das Sportliche. Die Woche wurde vor allem vom Corona-Ärger um ungeimpfte Spieler überschattet. Danny Hopp hat den Ausblick. Bayerns Trainer Nagelsmann muss in Kiew mit einem Rumpfkader auskommen. Süle und Stanisic sind nach ihren Corona-Infektionen noch nicht zurück. Dazu sind Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting und Cuisance in Quarantäne. Das sorgt für Diskussionen im Team. Trotzdem glaubt Nagelsmann nicht, dass der ganze Corona-Ärger das Team spaltet. Und er gibt sich optimistisch. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit irgendeiner Thekentruppe da anreisen, sondern immer noch sehr gute Mannschaft. Sportlich dürfte nichts anbrennen. Kiew ist mit nur einem Punkt und 0 Toren letzter. Die Bayern haben dagegen alle 4 Spiele gewonnen und schon 17 Tore geschossen. Außerdem spielt Wolfsburg heute beim FC Sevilla. Bei einem Sieg hätten die Wölfe gute Chancen aufs Achtelfinale. Ab dem Jahreswechsel steigt das Porto in Deutschland. Die Bundesnetzagentur hat der Post eine Erhöhung um 4,6% genehmigt. Die Post hatte bereits vorher angekündigt, das Briefporto zum 1. Januar von 80 auf 85 Cent zu erhöhen. Bei Postkarten soll der Preis auf 70 Cent steigen. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Mettmann. Vom Niederbergischen bis zum Rhein. Mit Thomas Bertram. Guten Tag. Im Bereich Langenfeld sorgt ein Brand für Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Das meldet die Warn-App Nina aktuell. Demnach besteht keine Gefahr. Im Bereich Langenfeld sollten aber vorerst Fenster und Türen geschlossen bleiben. Mehr Details hat die Feuerwehr bisher noch nicht genannt. In Ratingen gilt in allen Gebäuden der Stadtverwaltung ab sofort und generell die 3G-Regel. Das hat eine Sprecherin heute Mittag angekündigt. Das heißt, auch Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen können. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Weiter geht's mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Heute überwiegend trocken, in der Nacht auch bei Tiefstwerten um 2 Grad. Und morgen ähnlich wie heute, also auch wieder viele Wolken und maximal 7 Grad. Im Moment haben wir 5 Grad in Erkrath am Hochdaler Markt und 4 Grad sind's in Monheim. Radio Neandertal, Stau-Update. Nochmal ganz kurz, die Warnmeldung, die Thomas gerade eben durchgegeben hat. Macht in Langenfeld bitte Fenster und Türen zu, Klimaanlagen und Lüftungsanlagen aus. Es brennt. Wir von Radio Neandertal halten euch weiter auf dem Laufenden. Jetzt kommen die Staus. Und zwar staut es sich in Ratingen auf der Brachter Straße Richtung Homberg und in Langenfeld auf der Berghausener Straße Richtung A59. Dann die Autobahnen, die A3 Köln-Oberhausen zwischen Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld 1 Kilometer. Da braucht ihr 5 Minuten länger durch. Dann die 46 Düsseldorf-Wuppertalen zwischen Hahn-West und Hahn-Ost 3 Kilometer, 10 Minuten plus. Im weiteren Verlauf nochmal zwischen dem Sonnenbonner Kreuz und Katernberg 3 Kilometer, 10 Minuten plus. So ist es richtig. Jetzt die 52 Düsseldorf-Essen zwischen Essen-Süd und dem Dreieck Essen-Ost 2 Kilometer, 10 Minuten plus. Dann die 52 Düsseldorf-Gladbach zwischen dem Kreuz Nersen und München-Gladbach-Nord. 3 Kilometer, 10 Minuten dazu. Und es wird geblitzt in Ratingen auf der Süddakota-Brücke Richtung Innenstadt. Gute und sichere Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin die Fischer-Michi. Hallo zusammen. Thinking about what you got, everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling, low is the bass and the high is the feeling. The world is the club holding, cause we can, this one for the books, don't worry about a thing. Don't Worry von Madcon für euch im Kreis Mettmann. Hier bei Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Da hat Magdalena gerade 22.000 Euro gewonnen beim Gassi-Gehen. 22.000 Euro. Stopp, stopp. Liebe Magdalena. Ja. Ich glaube, diese Gassi-Runde gerade wirst du dein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Das glaube ich auch, ja. Super, ich freue mich riesig. Und ich freue mich mit dir, Magdalena. Und ihr wisst ja, was wir euch versprochen haben, ne? In allen Runden heute, in allen restlichen, sind garantiert mindestens 5.000 Euro drin. Also bewerbt euch unter der landesweiten Telefonnummer 01379 36 5.000. Das kostet 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mit dem Handy kann es deutlich teurer werden. Mitmachen dürfen nur Volljährige. Und alle Infos zum Geldregen gibt's auf radioneandertal.de. Also mindestens 5.000 Euro ohne Blitz in allen restlichen Runden heute. 01379 36 5000.

Hallo, Chris Mettmann, Radio Neandertales. Hier ist es Dienstagnachmittag 17:30 und jetzt kommt Thomas Bertram mit den Nachrichten. Einen schönen guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Ungeimpfte werden in Nordrhein-Westfalen von morgen an von vielen Freizeitaktivitäten wie dem Restaurantbesuch, Kino oder Schwimmbad ausgeschlossen. Sie müssen außerdem am Arbeitsplatz, im Unternehmen oder bei einem Friseurbesuch einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Offenbar gibt es viele Versuche, auf illegalem Wege an Impfnachweise zu kommen. In mehreren Apotheken haben Menschen versucht, mit Hilfe gefälschter Impfpässe ein digitales Zertifikat zu erhalten. Allein heute hätten 3 Personen versucht, gefälschte Impfpässe digitalisieren zu lassen, teilte die Polizei in Euskirchen mit. In Langenfeld ist die Warnung vor Brandgeruch im Stadtgebiet von der Feuerwehr wieder aufgehoben worden. Fenster und Türen könnten wieder geöffnet und Lüftungs- und Klimaanlagen eingeschaltet werden. Laut Feuerwehr hatte es in der Lackierkabine eines Gewerbebetriebs ein Feuer gegeben. Der Brand war aber schnell unter Kontrolle. In Ratingen gilt in allen Gebäuden der Stadtverwaltung ab sofort und generell die 3G-Regel. Das hat eine Sprecherin heute Mittag angekündigt. Das heißt, auch Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen können. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die neue Regelung gilt für alle Einrichtungen der Stadtverwaltung. Ganz gleich, ob Bürgerbüro oder Bücherei, Verwaltungsgebäude oder Kita. Besucher sollten dringend die benötigten Nachweise mit sich führen, heißt es aus dem Ratinger Rathaus. Die Politiker in Monheim werden sich in dieser Woche mit dem Sperrmüll im Stadtgebiet befassen. Die SPD sieht Verbesserungsbedarf und fordert ein Gutachten. Das bisherige System funktioniere nicht gut, sagt sie. In dicht besiedelten Bezirken Monheims wird der Sperrmüll bisher zu regelmäßigen Terminen abgeholt. Zum Unmut von Anwohnern werde aber immer häufiger auch abseits dieser Termine Sperrmüll rausgestellt, sagt die SPD. Und diese Sperrmüllhaufen wachsen oft unkontrolliert, weil immer mehr dazugestellt wird. Teilweise sei auch schon Mülltourismus zu beobachten. Ein Expertengutachten soll nun Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt bereits vor der Entstehung der Müllkippen agieren kann. Das waren die Nachrichten mit Thomas Bertram. Mülltourismus, das heißt, die Leute setzen sich ins Auto, fahren in eine andere Stadt mit ihrem Müll. Oder suchen sich Sachen raus, die sie noch gebrauchen können, ja. Ja, das machen sie auch. Ich könnte gar nicht in eine andere Stadt mit meinem Müll fahren. In mein Auto passt denn nichts rein. Dein Auto. Ja. Mach eine Anhängerkupplung dran. Ja, machen wir weiter mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Heute überwiegend trocken. In der Nacht auch. Die Temperaturen gehen in der Nacht bis auf 2 Grad runter. Und morgen dann auch wieder ziemlich grau. Außerdem wird es morgen bis 7 Grad warm. Im Moment haben wir 5 Grad in Wülfrath am Rathaus und 5 Grad in Langenfeld. Radio Neandertal, Stau-Update. Stau in Ratingen auf der Brachterstraße Richtung Homberg, in Monheim auf der Opladener Straße Richtung Innenstadt und in Langenfeld auf der Berghausener Straße Richtung A59. Dann noch die Autobahnen, die A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Hahn-West und Hahn-Ost 3 Kilometer, da braucht ihr 10 Minuten länger. Dahinter nochmal zwischen dem Sonnenbonner Kreuz und Katernberg 3 Kilometer, 10 Minuten plus. Und zum Schluss noch die 52 Düsseldorf-Essen zwischen Essen-Süd und dem Dreieck Essen-Ost 2 Kilometer und 5 Minuten plus. Und es wird immer noch geblitzt in Ratingen auf der Süddakota-Brücke Richtung Innenstadt. Ich wünsche euch eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin die Fischer Michi. Hallo Kreismettmann. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your soul That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. Your sword down, down. till the world blows up. Radio Neandertal, so klingt zu Hause. So klingt zu Hause. Keep living in my Dopamin von Purple Disco Machine hier bei Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Ja, das ist brutal viel Geld. Also gucken wir noch einfach mal, was jetzt gleich passiert hier bei Radio Neandertal. Wir schalten wieder rüber zu Thomas Wagner in unserem landesweiten Geldregenstudio. Ja, Fabienne darf antreten im Spiel Blitz gegen Fabienne. Und ich mache dann hier einfach sowas wie den Videoschiedsrichter oder besser gesagt den Audioschiedsrichter. Fabienne, du bist gerade sowieso schon shoppen, ne? Ja. Du bist im Möbelhaus. Ja, genau, ich brauche ein neues Badezimmer. Okay, dann würde sich das mit dem Geldregen hier jetzt ja gerade anbieten, oder? Ja, also einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht. Ja, sehr gut, das wollte ich hören. Das heißt, zu Hause wird das Badezimmer renoviert. Was wird genau gemacht? Alles, wir haben total kernsaniert, der Boden ist offen, die Wände sind kaputt. Erzähl mal, wie es vorher aussah. Also vorher, ach, ganz alt, also wir haben das Haus irgendwann mal renoviert vor 4 Jahren. Das Badezimmer ist da nicht mit runtergefallen und ja, da war noch ein Kamin drin, Holz an der Wände, an der Decke, gebrochene Fliesen auf dem Boden. Okay, klingt ein bisschen nach Horrorhaus. Nein. Ja, also so schlimm war es dann doch nicht, aber gemütlich ist anders. Und welche Farben hatten die alten Badezimmerfliesen? Das ist ja oft manchmal auch so eine ganz grässliche Farbe dann von früher. Also zum Glück nicht dieses Grün. Ja. Es war schon so ein bisschen moderner, aber natürlich nicht, auch nicht schön. Die waren so anthrazit, gräulich. Okay, es soll aber einfach noch ein bisschen schicker werden. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann tun wir doch jetzt mal was dafür. Dann kommt hier dein Geldregen und ich wünsche dir viel Erfolg. Jo, danke schön. 300 Euro. Weiter. 500 Euro. Weiter. 700 Euro. Stopp. Für 700 Euro kriegt man doch schon ganz gut was im Möbelhaus. Auf jeden Fall, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, dann sollst du die bekommen. 700 Euro ja, für dich. Wunderbar. Das ist cool, danke. Viel Spaß beim Geld ausgeben und ja. Ja. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke. Gerne. Für Fabienne war schon bei 700 Euro Schluss. Dabei waren doch eigentlich 5.000 Euro versprochen. Ihr kriegt das vielleicht besser hin. Jetzt in dieser Spielrunde auch wieder 5.000 Euro garantiert. 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. 5.000 Euro garantiert. Ja, 5.000 Euro garantiert. Das heißt, ihr müsst nicht vor 5.000 Euro Stopp sagen. Vor 5.000 Euro wird der blöde Blitz nicht einschlagen. Und das war's von mir für euch für heute. Wir hören uns morgen wieder hier bei Radio Neandertal. Also schicken Abend, eure Fischer Michi.